Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Hurentaxi aus dem Leben der Callgirls, Folge 16. Es ist ein Sonntag gewesen. Es war Goschas erster Tag nach dem Urlaub und sie hat mich angerufen, ob ich für sie eine offene Apotheke finden kann. Sie braucht Gleitgel. Und ob ich vielleicht mitkommen kann, es kaufen. Die Apotheke ist gleich bei ihr um die Ecke gewesen. Es ist gut, dass du mitgekommen bist. Wenn ein polnisches Mädchen so etwas kauft, wissen alle gleich, was sie macht. Weißt du, Frau in Apotheke nicht denkt nach über sowas, ist egal. Ich brauche Gel. Andere Mädchen werden so feucht, aber ich nicht. Naja, alle Frauen sind verschieden. Willst du Kaffee? Gern, danke. Goscha hat mir Kaffee gemacht und ich bin in der Küche auf dem Boden gesessen, weil es in der ganzen Wohnung keinen Sessel gibt. Tatjana und ihre Schwester Elzbieta haben im Zimmer mit Patrick gespielt, dem kleinen Buben von Natascha, der dritten Schwester. »Es sind meine besten Freundinnen«, sagt Goscha. Sie holt Gläser heraus und gibt ihnen jedes zwei Löffelchen gemahlenen Kaffee. »Wir waren zusammen im Kinderheim. Weißt du, dass Tatjana schon seit 7 Jahren so arbeitet? 7 Jahre, seit sie 17 ist. Aber sag nichts zu ihr, dass ich das gesagt habe, ja? Du weißt nichts, okay? Ich war entsetzt damals, als ich das erfahren habe.« Und dann hat Natascha auch angefangen, gleich nach dem Kinderheim. Für 60 Zloty die Stunde, das sind 15 Euro. Hier kriegen wir 60 Euro, das sind, warte, 240 Zloty. Ich habe damals auf ihr Kind aufgepasst. Elzbieta und ich, wir haben bei ihr gewohnt. Wir haben die ganze Arbeit im Haus gemacht und sie hat die große Dame gespielt, ist ins Kaffeehaus gegangen und ins Restaurant. Wir haben nur das Essen bekommen. Aber ich habe dort wohnen können und bin in die Schule gegangen am Abend. Das war schön. Mathematik und Polnisch, das waren meine Lieblingsfächer. Ich habe immer 5 gehabt, das ist die beste Note. Am liebsten habe ich Gedichte interpretiert, dafür habe ich ein Gefühl. Und ich habe einen Freund gehabt, nur ein guter Freund, weißt du, aber er hat mich gemocht, er hat mich sehr gern gehabt und ist immer mit dem Auto gekommen, hat die Fenster aufgemacht und Radio gespielt. Und alle in der Klasse haben gesagt, ah, Diskothek. Das war eine schöne Zeit. Die Erzieher vom Kinderheim, die haben mich in so eine Berufsschule geschickt. Ich wollte aufs Gymnasium, aber sie haben gesagt, ich soll Gärtnerin lernen. Naja, ich bin Gärtnerin, aber ich habe da nie eine Arbeit gehabt. Und dann nachher, dann habe ich gesagt, ich will aufs Gymnasium gehen, ich will die Matura machen. Es war eine schöne Zeit. Aber einmal war ich sehr krank und Natascha, weißt du, sie wollte die Wohnung frei haben, weil ein Typ zu ihr gekommen ist. Und da hat sie mich weggeschickt, mit 40 Grad Fieber. Es war Winter, 20 Grad unter Null. Ich habe einen Freund angerufen, er hat mich mit dem Auto abgeholt. Ich kann mich erinnern, wie ich gezittert habe. Weißt du, ich liebe sie wie eine Schwester, aber das kann ich nicht vergessen. Ich habe es ihr verziehen, ich verzeihe allen Leuten, aber vergessen kann ich es nicht. Und Elzbieta, weißt du, die hat auch ein Baby gehabt mit 17, aber sie hat es verloren. Aus demselben Grund, weil Natascha sie im Winter weggeschickt hat, mitten im Winter auf die Straße. Es war schrecklich. Sie haben 1 Jahr lang nicht miteinander gesprochen. Aber jetzt hat sie sie nach Wien geholt, damit sie auf Patrick aufpasst, denn sie will Patrick nicht in Polen lassen. Sie gibt ihr Geld, 400 im Monat, das ist nicht schlecht. Tatjana hat auch ein Kind, aber es ist in Polen beim Vater. Tatjana ist verheiratet. Sie sagt oft, wenn sie 2 Wochen hier war und dann nach Hause fährt zu ihrem Mann, hat sie gar keine Lust auf Sex. Das geht ihr alles nur auf die Nerven. Schrecklich, nicht wahr? Goscha gießt aus der Pfanne heißes Wasser auf das Kaffeepulver in den Gläsern. Ich habe mich lange gewehrt. Ich wollte nie so arbeiten. Willst du Zucker? Milch? Aber dann, weißt du, ich habe kein Geld gehabt. Da hat mir Tatjana einen Sponsor verschafft. Naja, mit dem habe ich mich getroffen und er hat mir Geld gegeben, 200 Zloty jedes Mal. Er war nett, ein Universitätsprofessor. Und später habe ich noch einen zweiten gehabt durch ihn, aber ich habe sie nicht zusammen getroffen. Was denkst du? Nein, einmal den einen, einmal den anderen. Sie waren beide sehr nett, haben mir immer zu essen gemacht, ein Bad, haben mit mir geredet. Und sie haben immer gesagt, ich soll nicht so arbeiten, in einer Agentur oder Bar, das ist nichts für mich. und dann habe ich mich verliebt und ich wollte mich nicht mehr mit ihnen treffen. Und wie es dann aus war, dann habe ich gar nichts mehr gehabt. Und Tatjana war schon hier bei Belvedere und Natascha auch, aber ich wollte das nicht. Ein ganzes Jahr fast habe ich mich gewehrt, aber ich habe keinen Ausweg gehabt. Weißt du, ich bin ein Mensch, der sich von niemandem sagen lässt, was gut ist und was nicht. Wenn mir jemand was sagt, höre ich zu, aber dann denke ich selber. Das sind die guten Seiten, das sind die schlechten Seiten, und dann entscheide ich. Ich habe mir nie etwas vorschreiben lassen. Und bevor ich hierher gekommen bin, ich habe fast ein ganzes Jahr lang überlegt, ja oder nein, soll ich oder soll ich nicht, aber was hätte ich tun sollen? Ich habe kein Geld gehabt, keine Arbeit, keine Wohnung, gar nichts. Soll ich herumsitzen und nichts tun? Ich habe mir gedacht, was bin ich, was mache ich da? In der Nacht bin ich aufgewacht und habe geschrien. Wie ich hergefahren bin mit Tatjana, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Die ganze Nacht bin ich wachgelegen im Zug und habe gedacht, wer bin ich, was mache ich? Und gleich am ersten Tag habe ich gearbeitet. Ich war gar nicht müde, das waren die Nerven. Jolanta versteht mich, sie ist gut zu mir. Als ich geweint habe, hat sie gefragt, was los ist, und sie hat mich verstanden. Sie hat gefragt, ist etwas passiert? Ich habe gesagt, nein, aber der war so hässlich. Und sie hat gesagt, na ja, so ist das halt, hast du geglaubt, du kommst hier auf Ferien zu lauter Gigolos? Aber sie hat mich verstanden. Goscha bringt Tatjana und Elzbieta ihren Kaffee hinein. Ich halte mein Glas an der oberen und unteren Kante, es ist immer noch heiß. Wenn ich den Zucker umrühre, wirble ich das ganze Kaffeepulver wieder auf und muss warten, bis es sich setzt. Etwas davon kriegt man immer in den Mund. Patrick kommt zur Tür und schaut mich neugierig an, dann rennt er zurück zu Elzbieta. »Nein«, sagt sie, »du bekommst kein Bonbon, du hast Strafe, weil du schlimm warst.« Patrick rennt zu Goscha und haut mit seiner Patschhand auf ihre Beine. »Du hast Strafe, du hast Strafe!« Goscha nimmt ihn auf den Arm und kommt wieder zu mir in die Küche. »Ich mag Kinder. Ich kann mit Kindern viel besser umgehen als Elzbieta. Schimon auch, der Bub von Tatjana. Wenn er mich sieht, kommt er schon zu mir. Goscha, Goscha, ich muss die ganze Zeit mit ihm spielen.« »Mit Pavel habe ich auch immer gespielt. Er war unten bei den Kleinen und ich war oben. Aber er ist immer zu mir heraufgekommen und ist bei mir gesessen und hat Autos und Flugzeuge gezeichnet. Immer nur Autos und Flugzeuge.« Zu Hause habe ich eine ganze Sammlung von seinen Zeichnungen. Und ich habe ihm immer alles erklärt. Wenn die anderen Kinder zu ihm gesagt haben, er soll doch rauchen, habe ich ihm erklärt, dass es nicht gesund ist. Ich habe ihm nie gesagt, du darfst das nicht machen. Ich habe ihm immer alles erklärt. Ich habe ihm gesagt, wenn du mich anlügst, dann kann ich dir nichts glauben, auch wenn es stimmt. Und er hat es begriffen. Man muss Kindern die Sachen erklären. Sie sind nicht dumm, sie können das verstehen. Es hat geklopft und ich habe aufstehen müssen, damit ich die Tür nicht in den Rücken kriege. Es ist Natascha gewesen. Sie ist gekommen, um Patrick abzuholen. »Na, warst du brav, mein Kleiner?« »Er war nicht brav, er hat Strafe«, sagt Elzbieta. »Ich habe keine Strafe«, sagt Patrick. »Ich habe sie Goscha gegeben.« Alle lachen, nur Natascha nicht. Natascha ist wegen irgendetwas aufgebracht. »Warst du bei Hendricks gestern?«, faucht sie Tatjana an. »Nein, vorgestern. Gestern, vorgestern ist dir egal. Was hast du ihm erzählt?« »Ich? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich war 5 Stunden bei ihm. Wir haben etwas geraucht. Ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir geredet haben.« »Warum erzählst du ihm von Patrick? Was geht ihn das an, ob ich ein Kind habe oder nicht?« »Na komm, das kann dir doch egal sein.« »Ist es nicht. Das ist meine Privatsache. Ich halte es nicht aus, wenn ein Kunde sich um mein Privatleben kümmert.« »Dieser Scheißehund«, sagt sie zu mir auf Deutsch, »dieser Scheißehund, der ist in mir verliebt, weißt du? Jede zweite Nacht, er bestellt mich 5 Stunden, 8 Stunden. Er hat Charakter wie Wolf, er machen mit Psyche, wie soll ich sagen auf Deutsch?« Sie macht mit den Händen krumme Klauen und saugt Luft ein. »Ein Vampir? Ein Psychovampir?« »Ja, und will immer alles wissen. Von mich, meine Familie, von meine Kinder. Ich weiß nicht, wer ihm erzählt, Tatjana ist meine Schwester, ich nicht. Er bestellt meine Schwester, er bestellt meine Freundin, nur zu fragen über mich. Ich will das nicht. Kunde ist Kunde und privat ist privat. Ja, und dann sagt, tu das, tu das. Weißt du, er ist Boss von Firma. Und er meint immer, er ist Boss. Er meint, er ist immer Boss. Ich bin so ein Charakter, ich kann das nicht. Wenn einer sagt, tu das, ich weiß selber, was ich mache. Ich hasse diesen Mann, ich hasse ihn. Ich sage ihm, ich gehe nicht mehr zu ihm. Aber was soll ich machen, ist gute Geld, auch für Agentur. Agentur schicken mich. Wenn ich sage, nein, ich gehe nicht zur Kunde, was zahlen für 8 Stunden 600 Euro? Was glaubst du, Agentur macht mit mich? Glaubst du, sie geben mich Jobs? Hört auf damit, sagt Elspieta auf Polnisch. Ich kann diese Sachen nicht hören. Ich bin so froh, dass ich diesen Job nicht mache. Nie werde ich das machen, nie. Willst du Kaffee? Fragt Goscha Natascha. Ich will gar nichts, ich will meine Ruhe haben. Sie schmeißt ihre Tasche auf den Boden, schlüpft aus den Stöckelschuhen und lässt sich aufs Bett fallen. Was ist das für ein Leben? Ich mach dir auch Kaffee, sagt Goscha. Nein, ich will Tee, Kräutertee. Da sitzen die drei Schwestern auf dem ungemachten Bett, rauchen und schauen vor sich hin. Alle drei sind blond. Tatjana zierlich und quirlig, schon ein bisschen spitz im Gesicht. Natascha mit ihrer klassischen Sanduhrfigur und dem ein bisschen faden Porzellanpuppengesicht. Und Elisbieta pummelig, in ihren Jeansanzug gezwängt, wie die Wurst in die Wursthaut. »Wo hast du die Handtasche gekauft?« fragt Tatjana. »Bei Dorsey.« Der Frieden ist wiederhergestellt. Die Mädchen reden über Handtaschen, Kleider und Schuhe, vergleichen die Preise. Dorsey und Pimki sind hier sogar ein kleines bisschen billiger als in Polen. Goscha bringt Natascha ihren Tee und setzt sich zu uns. Sie kramt in ihre Handtasche und fängt an, die Kondome zu überprüfen, quetscht jedes einzelne Päckchen, um zu sehen, ob es unverletzt ist, ob der Luftpolster Widerstand leistet. Das Päckchen darf sich nicht zusammendrücken lassen, es darf keine Luft herauskommen. Und sie entfernt alle spitzen Gegenstände aus dem Fach in der Tasche, Haarnadeln, die Nagelfeile. Ich will nicht, dass mir ein Kondom zerreißt. Juliette ist schon ein paar Mal ein Kondom geplatzt und dir auch, Tatjana, stimmt's? Um Gottes Willen, hört auf davon, schreit Elisbieta und hält sich die Ohren zu. Man muss achten, dass nicht ist Luft in Kondom, sage ich. Da vorn in, auf Deutsch heißt Reservoir. Hast du Zeit, fragt Natascha, führst du Patrick und mich nach Hause? Na klar, sage ich. Gebe ich dir 10 €. Aber bevor wir noch gehen, läutet Nataschas Handy und sie kriegt einen Job. Keine Problem, sagt Natascha ins Telefon. Martin kann mich fahren, sind wir gleich da. Sie horcht. Nein, bin ich in Otterkringer Straße, nicht zu Hause. Brauchst du nicht schicken, Miroslav, weil Martin ist hier. Im Auto schaut sie auf die Uhr, murmelt vor sich hin, rechnet. Kannst du zuerst fahren zu mir nach Hause? Muss ich etwas holen? Wir müssen in den 18., da liegt der 8. nicht ganz auf dem Weg, aber wir haben Zeit. Sonst hätte ich sie erst abholen müssen und heute ist Sonntag, da ist sowieso nicht viel Verkehr. Sie kommt aus der Wohnung mit einem Plastiksack. Muss ich mitnehmen normale Kleider? Sie trägt ein schwarzes, eng anliegendes Cocktailkleid und High Heels. In dem Plastiksack hat sie Jeans und Pullover und Turnschuhe. Hast du dann einen anderen Job? Nein, habe ich neuen Mann. Er soll nicht wissen, welche Arbeit ich mache. Oje, sage ich, das wird schwierig. Wenn er dann später draufkommt, dann ist erst recht die Katastrophe da. Das ist eine Mann unter 1000. Schöne Mann, gute Mann. Und akzeptieren meine Sohn. Ich will geben diesem Mann keine Schmerz. Er ist 27, erzählt sie, studiert Medizin, will Kinderchirurg werden. Und wo hast du ihn kennengelernt? Normal, im Park. Patrick ist gefahren mit Rover. Weißt du Rover? Fahrrad? Dreirad? Ja, Fahrrad. Und ich mit Inlineskates. Und Patrick erfahren so. Sie macht eine Pantomime. Da war ein Hügelchen und Patrick ist bergab gefahren und immer schneller geworden. Und ich kann ihm nicht halten und Patrick schnell, schnell und ich und er kommen und nehmen Patrick so und dann natürlich Kaffee trinken und... Sie lächelt. Na schön, ich will nicht verlieren, dieser Mann. Ich bin wieder zurück in die Otterkringer Straße gefahren und habe Goscha geholt. Für den Job hat sie einen bordeauxroten Hosenanzug getragen, dazu eine altrosa Bluse mit weiten Spitzenmanschetten, bordeauxrote Stöckelschuhe und rote Netzstrümpfe. Ich habe sie ins Orient gebracht und bin wieder in den 18. Natascha hat Jeans und Adidas angezogen, das kleine Schwarz hat sie bei mir im Auto gelassen. Sie ist ganz nervös gewesen. Überleg dir, was du machst, sage ich, als ich sie beim Volksgarten absetze. Das Schlimmste ist, wenn er es irgendwo hinten herum erfährt. Sie nickt krampfhaft mit dem Kopf, starrt vor sich hin und zündet sich eine Zigarette an. Ich habe einen Parkplatz am tiefen Graben gefunden und auf Goscha gewartet. Komm, gehen wir auf ein Eis, habe ich zu ihr gesagt. Ich mag kein Eis, aber gehen wir einen Kaffee trinken. Wir sind im Eissalon vor dem Palais Ferstl gesessen und haben den Touristen zugeschaut, die in Fiakern vorbeigefahren sind. »Das ist schön«, sagt sie, »das möchte ich auch einmal machen.« »Das war ein schöner Mann jetzt. Er war ganz elegant und sportlich, weißt du, kein Gramm Fett an seinem Körper. Und er wollte nichts von mir, nur Massage. Und er war sehr freundlich, sehr angenehm. Ich habe ihn massiert und wir haben geredet und ich habe gesagt, dass er sehr schön ist und er hat gesagt, ich bin auch sehr schön. John ist auch ein sehr eleganter Mann, weißt du. Der wollte mich für 2 Wochen nach Malta einladen, aber ich war ja in Polen. Der hat sogar ein Wörterbuch gekauft, weil er mit mir Russisch reden wollte, wo ich doch angeblich aus Litauen komme. Und dann habe ich ihm die Wahrheit gesagt, dass ich Polin bin, aber er hat mir versprechen müssen, dass er niemandem sagt, dass ich das gesagt habe. »Mach dir nicht Sorgen. Alle Kunden wissen, das ist nicht wahr, Litauerin, Italienerin, Französin. Das ist nur Spiel.« »Und dieser Mann jetzt, er hat gesagt, er wird es nicht der Agentur sagen, dass ich ihn nur massiert habe, damit ich keine Schwierigkeiten bekomme.« »In Polen ist es ihr gut gegangen«, sagt sie, »immer in der Disco, im Restaurant. Einen Freund hat sie jetzt dort auch. Sie zeigt mir seine SMS, in denen von Sternen die Rede ist. Was er macht, weiß sie nicht, aber er hat viel Geld.« »Du bist fröhlicher jetzt«, sage ich. Ich suche das Wort im Wörterbuch. »Lebhafter.« »Aber er sollte mich anrufen. Um 5 Zloty kann er eine Telegroschik-Karte kaufen. Weißt du, was das ist, Telegroschik? Damit kann man 10 Minuten ins Ausland telefonieren um 5 Zloty. Aber er ruft mich nie an.« »Die Pille nimmt sie nach der Uhr«, erzählt sie, »ganz genau. Sie stellt sich immer den Wecker. Aber sie verträgt sie schlecht, sie wird schläfrig und müde davon, 1 Stunde, nachdem sie sie eingenommen hat. Nach 3 Stunden vergeht das wieder. Ich meine, dass das vielleicht psychisch ist, weil sie sie eben nicht nehmen will.« »Ich habe nie Geld«, sagt sie, »ich gebe immer alles aus. Ich kaufe mir Sachen zum Anziehen oder Essen oder ich verschenke es. Ich kann dieses Geld nicht behalten. Meiner Mutter habe ich 1000 Zloty gegeben, damit sie die Wand in der Küche reparieren kann. Aber die Maurer haben es schlecht gemacht. Es sind keine wirklichen Maurer gewesen, halt Bekannte. Aber wenigstens sieht es jetzt sauber aus. Es war alles schon ganz schwarz. Aber ein bisschen bucklig haben sie es gemacht, den Verputz. Ich habe Hunger.« »Was willst du denn? Hier gibt es Eis und Kuchen.« »Nein, einen Kebab oder sowas.« »Schauen wir. Hast du überhaupt schon gesehen etwas von Wien?« Beim Anker hat sie ein Stück Pizza gekauft und wir sind über den Stephansplatz spaziert. Der Stephansdom hat ihr gefallen. Auf dem Pflaster vor der Kirche hat ein Straßenkünstler mit einer Gasmaske vorm Gesicht Lackbilder gesprayt, Planeten und kosmische Landschaften. »Dieses Bild, es zeigt nichts Wirkliches, aber man kann sich so viel darunter vorstellen, man kann so viel denken dabei. Weißt du, ich bin Humanistin, ich bin eine Philosophin, das sagen alle.« »Mit dem Fiaker sind wir nicht gefahren. Das kostet 40 Euro für 20 Minuten.« Jeden Montag, Mittwoch und Freitag ist Goscha in den Deutschkurs gegangen, zusammen mit Sabrina, von 9 bis 1. Das ist einer dieser Kurse für Einwanderer gewesen, die die notwendigen Deutschkenntnisse für die Aufenthaltsbewilligung nachweisen müssen. 5 Wochen lang 3 Vormittage zu 4 Stunden, um 240 Euro. Sabrina hat sich aufgeregt. »Aber die Lehrerin spricht kein Polnisch, kein Englisch, alles nur Deutsch. Wie will sie mir zum Beispiel erklären, was heißt, es regnet?« »Ich weiß nicht. Vielleicht Foto. Oder Kontakt. Oder ich bin hier.« »Na, da ist Problem«, sage ich. »Aber weißt du, wenn du warst deine Kinder, du auch hast gelernt. Du warst ein kleines Mädchen und du hast gelernt, was ist das, Zeit oder kaputt, ohne Dolmetsch. Erst, du hast nicht verstanden und dann, auf irgendeine seltsame Art, du hast verstanden. Das ist natürlich Methode.« »Na, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Du kannst wenigstens Polnisch, dich kann ich fragen, wenn ich was nicht verstehe.« »Klar, ich kann schon ein bisschen helfen.« Wenn ich Zeit gehabt habe, bin ich in der Otterkringer Straße gesessen und habe Goscha bei ihren Hausaufgaben geholfen. »Ihre Tonbänder mit der Spezialbrille sind ihr lieber«, hat sie gesagt. Da legt sie sich hin und hört sich das an. Aber sie hat alles sehr genau genommen. Jedes Wort habe ich ihr 10-mal vorsprechen müssen, und sie hat sich die Aussprache auf Polnisch aufgeschrieben. Haus, H-A-O-S, Schule, S-Z-U-L-E, und gehen? Nicht gehen, gehen. Gehen? Das Polnische hat kein langes E. Und die Polen hören den Unterschied zwischen E und Ä nicht, so wie wir den Unterschied zwischen den verschiedenen Sch und Tsch nicht hören. Gehen. Wenn du gehen sagst, jeder hört, dass du aus Polen kommst. Und das, was soll das heißen? Trübgrauer Nebeltag? Seltsame Vokabel für die dritte Lektion sind das. Ich kann nicht übersetzen. Das ist Poesie.